بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره والصلاة والسلام على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم نبينا محمد أمير المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد، wir fangen an mit einer neuen Vortragsreihe, in dem wir ein Buch durchmachen werden, inshallah. Und das ist von Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Und dieses Buch heißt Aqidah al-Hamawiyya. Und es ist eine Antwort für die Leute aus Hama. Hama ist eine Stadt in Syrien, oder war in Syrien. Ich weiß nicht, ob es sie immer noch heute gibt. Und manchmal wird es auch Fetwa von Hama genannt oder Antwort von oder Antwort an Hama genannt. Tayyib. Yani die Leute aus Hama haben ihn einige Fragen gestellt. Und er hat dann mit einer Fetwa geantwortet, die ein bisschen länger war, also von der Länge der Fetwa, war das vielleicht 70 Seiten, ich weiß nicht mehr genau. Und dies wurde Fetwa al-Hamawiyya oder Aqidah al-Hamawiyya genannt. Und er hat diese Fetwa zwischen Duhr und Asr geschrieben, zwischen zwei Gebetszeiten. Und dieses Buch beinhaltet so ähnlich wie Aqidah al-Wasatiyya, was wir inshallah auch mal machen werden. Auch die Asma wa Sifat von Allah subhanahu wa ta'ala, wie man daran glauben muss und so weiter. Yani die Namen und Eigenschaften von Allah, wie man an diese glauben muss. Wie der Glaube von Ahlus Sunnah in diesem Punkt ist. Tayyib. Und wir fangen an inshallah mit einem kleinen Muqaddimah. Das heißt, eine Einleitung. Und wir unterteilen den Tawhid erstmal in zwei Arten. Natürlich gibt es viele heutzutage, eine, die den Tawhid in drei teilen. Oder auch einige, eher weniger. Aber das hatte ich auch in einigen Vorträgen geteilt, eine, den Tawhid in vier Teile. Und diese vier sind Tawhid al-Uluhiyya. Oder Tawhid al-Ibadah. Und das ist der Teil von Tawhid, den die meisten nicht erfüllen und daher Mushrikin sind. وَمَا يُؤْمِنُوا أَكْثَرَهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ Surah 12, Vers 108 müsste das sein. Allah alam. Und die meisten glauben nicht an ihn. Also glauben nicht an Allah, ohne ihm etwas beizugesellen. Die meisten der Menschen, wenn du sie fragst, glaubst du an Allah? Sie werden sagen, ja, natürlich. Also die Juden, Christen oder auch andere Religionen, die meisten werden sagen, ja, wir glauben an Allah. Aber wenn du sie fragst, beziehungsweise wenn du ihren Glauben näher anschaust, da musst du sehen, dass ihr Glauben mit Schirk behaftet ist. Zum Beispiel, wenn du den Glauben der Juden und Christen erforscht, dann siehst du, dass sie sich Menschen zum Gott gemacht haben. Und daher glauben sie an Allah, aber mit Schirk zusammen und sind daher keine Muwahhidin, keine Leute, die den Tawhid erfüllt haben. Yani. Tayyib. Das wird Tawhid al-Uluhiyya, Tawhid al-Ibadah genannt. Dass man Allah subhanahu wa ta'ala als einziges anbeten darf. Die Taten, die der Mensch zu einem Ilah tut, das sind die Uluhiyya. Und die darf man nur zu Allah verrichten. Daher macht man zu Allah Tawhid in der Uluhiyya. So. Danach, der zweite Teil vom Tawhid al-Rububiyya. Und die zwei nur werden uns in den Vorträgen interessieren sozusagen. Die anderen erwähne ich nur kurz, dass wir sie mal gehört haben. beziehungsweise Esma al-Sifat, aber das gehört auch zur Rububiyya. Al-Muhim, yani Tawhid al-Rububiyya sind die Taten, die Allah subhanahu wa ta'ala tut, oder die Eigenschaften, die ihm angehörig sind und so weiter. Zum Beispiel, Allah subhanahu wa ta'ala, Wallahu khaliqu kulli şey. Und Allah ist yani derjenige, der der Schöpfer aller Dinge ist. Also ist das Schöpfen, die Eigenschaft des Schöpfens, ist eine Eigenschaft, die Allah gebührt. Also was macht der Mensch? Er tut diese Eigenschaft nur Allah zuschreiben. Also macht er somit Tawhid in der Rububiyya. Okay? Yani, dass er Allah als einzigsten Khaliq anerkennt, als einzigsten Schöpfer. Dass er ihn als Schöpfer anerkennt und ihm in diesem Punkt niemanden beigesellt. Na. Und zwei Suar haben wir, zwei Suren im Koran, die Surah al-Ikhlas genannt werden. Das eine ist Surah al-Kafirun. Und damit erklären wir die Tawhid al-Uluhiyya sozusagen. Qul ya ayyuhal-kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum a'abiduna ma a'bude, ila qawlih, lakum dinukum wa liyadin. Sprich, o ihr Ungläubigen, ich diene nicht dem, den ihr dient. Und ihr dient nicht dem, den ich diene. Und ich werde nicht dem dienen, dem ich diene. Und ich werde nicht dem dienen, den ihr dient, euch euer Dien und mir mein Dien. Das ist sozusagen die Uluhiyya. Oder dies macht ein Viertel des Korans aus dieser Sura. Yani. So. Was in der Tawhid Rububiyya ist, dann nehmen wir Suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Sprich, er ist einer. Allahu Samad, lam yalid wa lam yulid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sprich, Allah ist einer, er ist As-Samad. Er hat nicht gezeugt, ist nicht gezeugt worden. Na. Yani Allah subhanahu wa ist einer. Er ist in jeden Dingen, die er tut, einzigartig. Und unvergleichlich. Na, also in den Dingen, die Allah getan hat und so weiter, ein Mensch kann ihm das Wasser dort nicht reichen. Er erlangt diese Stufe nicht, der Mensch. Taib. So. Was Tawhid Esma und Sifat angeht, also na, was sind Esma und Sifat von Allah? Das sind Namen und Eigenschaften von Allah, wie zum Beispiel Ar-Rahman ist ein Name von Allah, yani der Allbarmherzige sozusagen. Aber zum Beispiel das Rahm, die Barmherzigkeit, wäre eine Eigenschaft, die aus einem Namen entsteht. Und dass man diese Dinge niemandem zuschreibt, außer Allah. Zum Beispiel, man sagt nicht, dass der Mensch Ar-Rahman ist, zum Beispiel. Man sagt Abdurrahman oder so. Aber man sagt nicht, er ist Ar-Rahman oder er ist Al-Khaliq. Du sagst nicht zu dem Makhluk, du sagst nicht zu dem Geschöpf, du bist Khaliq, du bist der Schöpfer. Nein, das wäre Kufr, diese Aussage. Warum? Weil Schöpfen ist eine Eigenschaft, die Allah gebührt. So. Und was Tawhid al-Hakimiyya, der vierte Punkt, angeht, das ist der Einzigartigkeit in der Herrschaft oder in dem Richten, yani. Oder in der Gesetzeserlassung. Tawhid al-Hakimiyya al-Takwiniyya oder Tawhid al-Hakimiyya al-Tashri'iyya. In der Gesetzerlassung oder in der Schicksalsbestimmung, im Qadr, yani. Dies ist auch eine Sache, oder das sind auch Punkte, die zum Tawhid gehören. Aber natürlich Tawhid Rububiyya, eigentlich erstmal Tawhid erstmal was Sifat, dies gehört eigentlich in Rububiyya rein. Damals bei den Sahaba, es gab ein Tawhid. Man hat den Tawhid nicht in zwei oder drei geteilt, aber im dritten Jahrhundert fing es dann an, dass man den Tawhid in zwei geteilt hat. Und dann später teilte man ihn in drei. Warum? Weil die Leute hatten in den jeweiligen Aspekten eine Problematik sozusagen. Deswegen, warum machen wir diese Vortragsreihe überhaupt? Diese Vortragsreihe ist eine Antwort auf die Asha'ira, auf die Maturidiyya und so weiter. Und ja, auf jene, die zum Beispiel Namen und Eigenschaften von Allah verleugnen oder dessen Bedeutung verzerren und so weiter. Taib. So. Und in diesem Punkt, in dem Punkt, wie wir Allahs Namen und Eigenschaften zu verstehen haben, in dem Punkt, wie wir das Gebet verrichten, in allen islamischen Punkten müssen wir Allah, seinen Gesandten und den Sahaba beziehungsweise dem Verständnis der Sahaba folgen. Yani. Surah 7, Vers 158, sagt, o ihr Menschen, ich bin der Gesandte Allahs an euch alle, dem die Herrschaft der Himmel und der Erde gehört. Es gibt keinen Gott außer ihm, er macht lebendig und lässt sterben. So glaubt an Allah und seinen Gesandten, den schriftunkundigen Propheten. Der an Allah und seine Worte glaubt und folgt ihm, auf dass ihr recht geleitet sein möget. Also Allah sagt, folgt ihm. Wem? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, damit man recht geleitet ist. Und wie wir auch aus den Bedingungen von Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gelernt haben, die vier Bedingungen, ist eine zum Beispiel ta'atu fima amar. Also dass man dem gehorcht, in dem was er befiehlt. So. Und wir wissen aus den islamischen, was überhaupt als islamischen Delil gilt. Islamische Delil ist ja der Koran und Sunnah und Ijma' al-Sahaba und so weiter. Taib, so. Oder ist eine Hujja, kann man ja sagen. Ein Delil, Hujja resultiert ja aus dem Delil. Taib, so. So, was die Sahaba angeht und die Ayah als Beweis, dass man Allah gehorchen muss, Surah 4, Vers 59, Ya yuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul. Und ihr glaubt, gehorcht Allah und gehorcht dem Gesandten. Dieser Gehorsam ist, wie die Gelehrten sagen, Tachsis, er ist eingeschränkt. Das heißt, uneingeschränkt. Yani die Gehorsamkeit gegenüber Allah und seinem Gesandten ist uneingeschränkt. Allah sagt zum Beispiel, Schweinefleisch ist haram, dann sehen wir es auch als haram. Es ist für uns eine Sache, die, wenn wir dessen Verbot überschreiten, dafür zur Rechenschaft gezogen werden und dessen Verpflichtung erfüllen, dafür belohnt werden. Yani. So, und auch im Gesandten Allahs, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي. Sprich, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir. Wem? Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wenn Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sagte, beziehungsweise ich befehle euch dies und jenes, dann ist es für uns eine Sache, die Tashri' ist, die eine Gesetze erlassene Wirkung für uns haben. An dessen Urteil wir uns zu binden haben. Tayyib. So. Und Rasulullah sagt auch in dem Hadith, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي, und euch ist Pflicht meine Sunna. Und meine Sunna, yani فَعَلَيْكُمْ. Er sagt ja nicht لَكُمْ, sondern عَلَيْكُمْ. Pflicht für euch. Tayyib. Und dann sagt er weiter, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِي خُلَفَاءِ رَاشِدِينَ مَهْدِيِّينَ. Was bedeutet, also, und die rechtgeleiteten Khalifen nach mir. Wer ist das? Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali, radiallahu anhum, ajma'in. Na'am. Dies sind die Khulafa'i Rashidin und vielleicht auch noch andere Khulafa'i al-Alam. Aber die vier auf jeden Fall. Und yani Rasulullah sagte, Rashidin wa Mahdiyin. Was bedeutet Rashidin wa Mahdiyin? Recht geleitet sind diese Khulafa in ihrem Glauben und in ihren Taten. So. Und Muhammad ist für zwei Dinge gesandt worden. Surah 61, Vers 9. Es ist, der sein Gesandter mit der Rechtleitung und der Religion der Wahrheit gesandt hat, um ihr die Oberhand über alle Religionen zu geben, auch wenn es den Götzendienern zuwider ist. Also erstens, um nützliches Wissen über Allah zu geben. Yani, nützliches Wissen heißt hier Koran und Sunna. Und zweitens, Amal und Salih. Yani, mit Religion der Wahrheit ist gemeint Amal und Salih. Rechtschaffene Tat. Das heißt, eine rechtschaffene Tat gemäß Koran und Sunna. So. Also. Kann es also sein, dass Rasulullah nicht über das korrekte Verständnis über Allahs Esma und Sifat uns berichtet hat? Das korrekte Verständnis über Allah, seinen Namen und Eigenschaften? Ja, diese Muqaddime dient dazu, dass man erkennt und sieht, dass man Allah und sein Gesandten und das, den Sahaba ihren Verständnis von Koran und Sunna folgen muss, auch in diesem Aspekt. Und die Sahaba und so weiter, also es ist von ihrer Generation keine einzige Aussage überliefert, dass Allah subhanahu wa ta'ala über das wie ja, dass Allah sich über seinen Thron erhoben hat, dass sie gesagt hätten, dass damit seine Macht gemeint ist. Das hat keiner der Sahaba gesagt. Taib. So. Und der Rasulullah erklärte seiner Umma alles Nützliche für ihre Dunya und für ihre Akhira. Rasulullah erklärte den Muslimen, wie sie sich beim Essen zu verhalten haben. Er erklärte ihnen, wie sie sich beim Toilettengeschäft sozusagen zu verhalten haben. Wie kann es dann sein, dass Rasulullah nicht über dieses Thema, über die Namen und Eigenschaften Allahs, das korrekte Verständnis hierüber gesprochen hat? Wie kann das sein? So. Und Rasulullah sagte, dieser Hadith ist in Bukhari, dass er am meisten Wissen über Allah hat. Er hat am meisten Wissen, und wir wissen, Allah sagt in Surah Al-Baqarah: Inna alladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal-huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil-kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Diejenigen, die verbergen, was wir in den Büchern offenbart haben, sie sind verflucht von Allah und von denjenigen, die verfluchen. Kann es also sein, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Ummah dieses Thema nicht erklärt hat, obwohl er Wissen darüber hatte? Weil wir haben ja gesagt, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam war derjenige, der am meisten Wissen hat. So. Wenn die Asha'ira und andere sagen, dass Allah subhanahu wa ta'ala das mit zum Beispiel Allah ist über seinen Thron, dass damit gemeint ist, dass seine Macht über seinen Thron ist oder seine Barmherzigkeit über seinen Thron ist und so weiter, da fragen wir sie, warum ist aber keine Aussage von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam vorhanden, die sagt, dass seine Macht über den Thron ist oder dass seine Barmherzigkeit oder andere Sachen über den Thron sind. Oder warum haben die Sahaba darüber nicht gesprochen und diese Ayat erklärt in diesem Sinne? Warum nicht? So. Und der nächste Punkt, was wir dazu anmerken können, ist, Rasulullah war derjenige, der am deutlichsten in seiner Rede war. Und auch der Koran ist ein deutliches Buch. Inna anzalnahu Quranan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Surah Yusuf, in dem Anfang der Surah, sagt Allah, wir haben den Koran gesandt auf arabische Sprache, auf dass ihr ihn begreift. Auf dass ihr ihn begreift, yani. Wenn zum Beispiel yani Allah sagt, Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, der Alabama hat sich über den Thron erhoben. Surah 20, Vers 5. So, da muss man diese Leute fragen, warum sagt Allah nicht, dass seine Macht sich über den Thron erhoben hat in dieser Vers. Weil der Koran ist ein deutliches Buch. Die Sunna ist eine deutliche Sunna. Da ist nicht irgendwas versteckt, nicht irgendwas Geheimes, sondern ist alles offen dargelegt. Ja, ne? Und alles in deutlicher arabischer Sprache. Warum sagt Allah, er hat sich über den Thron erhoben? Und warum sagt er nicht, dass seine Macht sich über den Thron erhoben hat, sozusagen? Ja, dies ist eine Frage, die man diesen, den Asha'ira und anderen, die dieser, die diesem Gedanken gut folgen, ja, fragen sollte. So. Und Allah zu kennen, ist die Essenz der Offenbarung. So wie wir sehen, Surah 51, Vers 56. Allah sagt, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Wir haben die Menschen, also ich habe die Menschen, ich habe die Jinn und Menschen nicht erschaffen, außer damit sie mir dienen. Und Ibn Abbas radiallahu anhu sagt über, zur Erklärung dieser Aya, إِلَّا لِيَوَحِدُونَ, außer um Allah Tawhid zu machen. طيب. So. Also kann es sein, dass Rasulullah oder die Sahaba darüber nicht gesprochen haben oder davon keine Kenntnis hatten oder in seiner Rede undeutlich waren. Also wir wissen sicher, dass sie darüber gesprochen haben müssen. Wenn nicht, dann muss es zwei Gründe dafür geben. Erstens, die Sahaba haben es der nächsten Generation nicht mitgeteilt und waren und wären somit nachlässig geworden oder gewesen. Oder zweitens, sie hörten die Erklärung von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aber haben es nicht weitergegeben. Taib, was ist die Antwort zu diesen beiden Aussagen? Beide sind natürlich falsch. Und wenn sie zu dem Thema schwiegen, dann entweder, weil sie das jeweilige Thema nicht kannten und die Sahaba waren die Wissendsten, und bei diesem Thema wussten sie es sowieso. Taib. Also Allah sagt, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. Und die ersten Muhajirin, yani Ashab von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Gefolgsleute von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, und Ansar, die Leute aus Medina, damals, zu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seiner Zeit, die Muslime, Sahaba aus Medina, Allah ist zufrieden mit ihnen. Allah ist zufrieden mit ihnen. Und das sagt Allah subhanahu wa ta'ala nicht nur in einer Ayah im Koran. Also kann man den Sahaba vorwerfen, dass sie dieses Thema gewusst haben, über das korrekte Verständnis von Asma wa Sifat, und uns darüber nicht berichtet haben, darüber geschwiegen haben? Kann dies sein? Nein, dies kann nicht sein. Taib. So. So. Also diese Muqaddima ist sehr wichtig, Jana. Und auch einige Ayat haben wir gesagt, aus dem Grund, dass wir sehen, dass wir dieses Thema Asma wa Sifat von Allah und auch allgemein jedes Thema nur mit dem Verständnis von Koran, Sunna und beziehungsweise nur von Koran, Sunna und dem Verständnis der Sahaba wirklich verstehen können. Weil, warum? Weil die Sahaba waren bei dem Herabsendung, waren sie anwesend. Wer kennt das Buch Allahs besser als die Sahaba? Taib, so. Was ist also der Glaube von Ahlus Sunnah in Bezug auf die Namen und Eigenschaften von Allah? Die erste Frage, was man sich hier vielleicht stellen könnte, ist, was ist überhaupt Ahlus Sunnah? Oder was bedeutet überhaupt Ahlus Sunnah und Jama'ah? Ahlu bedeutet Folger. Das heißt, die Leute, die etwas folgen. Manche übersetzen es auch mit Leute. Ahl oder eine Gruppe von Menschen sozusagen. Ja, ein Ahlu-Folger, aber Folger von was? Ahlu-Sunnah. die Folger von der Sunna. Aber nicht Sunna im Sinne von zwei Raka' vor Fajr-Gebet, vor dem Morgengebet, sondern Sunna gemeint als Tariq, als Weg. Denn die Usul al-Fiqh-Gelehrten und die Fiqh-Gelehrten und die Sira-Gelehrten und so weiter und so weiter, jeder von ihnen versteht das Wort Sunna auf eine andere Art und Weise. Yani die Fuqaha verstehen das Sunna im Sinne von, wenn jemand Duhur-Gebet verrichtet und zwei Sunna vor dem Fard verrichtet. Hier bedeutet es, yani als Beispiel, dass jemand, der diese Tat vollzieht, er wird dafür belohnt, und wenn er das nicht tut, dann wird er dafür nicht zur Rechenschaft gezogen. Aber Sunna zum Beispiel im Allgemeinen bedeutet ja der Lebensweg des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ja alles, was seine Taten, was seine Aussagen und wozu er geschwiegen hat und so weiter, umfassen ja. Also auch die Aqida von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seine Glaubensüberzeugung ist auch Sunna ja, seine Sunna sozusagen. Und und die Ahl al-Sunna, die sind vereint auf drei Dingen. Erstens vereint auf der Sunna von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zweitens vereint auf dem Verständnis von Koran und Sunna, yani der Sahaba. Yani vereint auf dem Verständnis der Sahaba. Drittens, vereint unter einem muslimischen Khalifen. Vereint unter einem muslimischen Khalifen. So, also ihre Ansichten in Bezug auf Allahs Namen und Eigenschaften. Wie geht die Ahl-Sunna damit um oder damit vor? Yani? Sie machen Ithbat. Sie bestätigen die Ayat oder die Ahadith von Allah seinen Gesandten. Zum Beispiel Allah sagt, dass er yani über seinen Thron ist. Der Ahl-Sunna macht Ithbat in dieser Ayat oder Tathbit yani. Sie bestätigt die Bedeutung dieser Verse. Ithbat ohne Tahrif, ohne Verzerrung oder Veränderung, ohne Ta'atil, ohne es zu verleugnen, ohne Ta'wil, ohne es umzuinterpretieren, und Temthil, und ohne es oder ohne Gleichsetzung, eine Gleichsetzung mit der Schöpfung und so weiter, und ohne Takyif, ohne nach dem Wie zu fragen. Ja, denn wir wissen, dass Allah sich über den Thron erhob. Aber wie er sich erhob, das wissen wir nicht. Aber zu sagen, es gibt kein Wie, das ist falsch. Nur was richtig ist, man sagt, wir kennen nicht das Wie. Und Allah hat dies auf seine majestätische Art und Weise yani, sich über seinen Thron erhoben. Aber wie er das gemacht hat, ist uns unbekannt. Und danach zu fragen, tun wir auch nicht, weil dies ist eine Angelegenheit, die wo uns nicht Wissen erreicht hat, und daher wir auch dieses Wissen nicht hinterfragen sozusagen. Taib. Was die Ahl-Sunna und Jama'a noch macht, sie bestätigen Tathbit, was Allah der sein Gesandter als Esma oder Sifat festgelegt hat von Allah, als Name und Eigenschaft von Allah festgelegt hat, und machen Ta'atil und verleugnen die Dinge, wo Allah es ablehnt. Zum Beispiel, dass Allah ungerecht ist. Wir machen Ta'atil in dieser Sache. Wir verleugnen, dass Allah ungerecht ist. Weil Allah sagt, dass er der Al-Adil, yani der Gerechte ist. So. Also sie akzeptieren und lehnen nur die Dinge ab in Übereinstimmung mit Koran und Sunna. Immer mit Koran und Sunna und dem Verständnis der Sahaba. Taib. Und warum ist das so? Weil Allah al-Ghaib ist. Oder Allah ist im Ghaib, oder ich weiß nicht, wie man das sagen kann. Auf jeden Fall, Allah ist uns verborgen. Wir werden Allah in Dunya nicht sehen können. Wir werden Allah in Dunya nicht sehen. So. Wir können also über Allah nichts wissen, außer dem, was er uns hat wissen lassen. So. Wir haben gesagt, wenn man Tathbit in die Ayat Allahs in Bezug auf die Namen, Eigenschaften und so weiter. Und wir machen dies ohne Tahrif. Also wir fangen an, inshallah, die Begriffe auch zu erklären. Was ist Tahrif? Yani das Verzerren oder Verändern. Tahrif bedeutet sprachlich etwas zu verändern. Und es gibt drei Arten davon. Das erste ist Tahrif durch das Ändern der Worte von Koran und Sunna, aber nicht dessen Bedeutung. Man ändert die Worte von Koran und Sunna, aber nicht die Bedeutung. Zum Beispiel, wir kennen die Ayah in Surah Al-Fatiha, die zweite Ayah, Alhamdulillah, yani Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Weltenbewohner. Alhamdulillah. So. Und Tahrif wäre zum Beispiel zu lesen, Alhamdulillah. Alhamdulillah. So. Also wir haben vorhin mit einem Dhamma gelesen, Alhamdu. Jetzt lesen wir hier mit Tahrif, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mit einem Fatha. So. Der Wortlaut verändert sich. Aber die Bedeutung ist hier dieselbe. Bedeutung ist dieselbe. Taib. Die zweite Art Tahrif ist, welches die Worte und die Bedeutung verändert. Zum Beispiel, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Allah sprach zu Musa direkt. Taib. Und das Hu im Wort وَكَلَّمَ اللَّهُ bedeutet, dass Allah mit Musa direkt gesprochen hat. Und jene, die es ablehnen, dass Musa mit Allah direkt gesprochen hat, ändern das Wort Hu in Ha. وَكَلَّمَ اللَّهَ مُوسَى تَكْلِيمًا. Wodurch es die Bedeutung bekommt, Musa sprach zu Allah. Also Musa sprach zu Allah. Nicht Allah sprach zu Musa, sondern Musa sprach zu Allah. So wird der Wörter und die Bedeutung des Wortes verändert. Und dies ist der zweite Art des Tahrifs. Und wer diese Sache mit Absicht tut, dann ist es nicht mit Khata verbunden, weil wir haben im Takfir gelernt, dass dies eine Khata ist, ein Fehler, ist eine Entschuldigung im Takfir, aber das ist jetzt gerade nur allgemein gesagt. Ja, wenn jemand dies mit Absicht tut, Tahrif, und verändert die Worte des Korans mit der Bedeutung und so weiter, dies ist Kufr. Wenn ihr gerne dies so mit Absicht verändert. Und dritte Art des Tahrifs ist nur in der Bedeutung. Und das kennen wir, und damit ist eigentlich das Hauptproblem mit den Sekten in diesem Art des Tahrifs. Manche nennen diese Art des Tahrifs auch Ta'wil. طيب. Zum Beispiel Surah 20, Vers 5, Ar-Rahman wa ala al-Arsh istawa. Der Alabama hat sich über seinen Thron, oder hat über den Thron istawa gemacht. طيب. Und sie sagen hier, istawa bedeutet istawlah, erobern. Ja, dass Allah den Thron erobert hat, sozusagen. طيب. Also Ahlus Sunnah wal Jama'ah macht kein Tahrif, weder in der Bedeutung noch in den Wörtern. Die Ahlus Sunnah macht kein Tahrif, weder in der Bedeutung noch in dem Wortlaut. Taib. So, jetzt haben wir die drei Arten von Tahrif gelernt. Das Und manchen diese dritte Art von Tahrif, die wir gesehen haben, auch Ta'wil. Zweitens, Ta'atil bedeutet sprachlich etwas nicht zu haben. Zum Beispiel eine Frau hat keine Halskette sozusagen. In der Scharia bedeutet es, etwas zu verleugnen. Und es gibt zwei Arten von Ta'atil. Die erste Art von Ta'atil, und das sind die Jahmiyyah, dessen Kopf sozusagen Safwan bin Jahm ist. Yani sie, die erste Art ist, sie verleugnen alle Esma, was Sifat von Allah. Yani sie verleugnen alle Namen und Eigenschaften von Allah. Allah sagt zum Beispiel, Wahual Alimun Hakim. Und er ist der Wissende, der Weise sozusagen. Was sagen die? Nein, Allah ist nicht wissend und Allah ist nicht weise. Yani sie machen. Sie verleugnen alle Ayat, beziehungsweise nicht Ayat, sondern sie verleugnen alle Namen und Eigenschaften, die Allah sich zuschreibt. Oder sein Gesandter ihm zuschreibt. Die zweite Art des Ta'atil ist die Ta'atil, die teilweise ist. Zum Beispiel, yani, sie akzeptieren Teile der Namen und Eigenschaften Allahs. Zum Beispiel, Allah ist allwissend, Allah ist allsehend, Allah ist allhörend und so. Dies akzeptieren sie. Aber wenn es um Augen um seine Augen geht, um seinen Thron geht oder Hände geht und so weiter, dann machen sie Tahrif, also yani die dritte Art davon. Und manche, wie gesagt, nennen dies auch Ta'wil. Die vierte Art, beziehungsweise das dritte Punkt, was die Ahlus Sunnah wal Jama'a nicht macht, ist Takyif. Und dies bedeutet, wie ist etwas? Also, sie fragt nicht nach dem Wie. Zum Beispiel, Allah sagt, und er ist der Sehende. Danach fragt man nicht, wie sieht Allah? Wir wissen, Allah sieht. Das ist unser Glaube, dass Allah uns sieht, unsere Taten sieht, unsere Herzen sieht und so weiter. Aber wir sagen nicht, ja, Allah sieht uns mit so und so. Allah sieht so. Allah braucht weder Augen, um uns zu sehen, noch braucht er irgendetwas anderes. Er braucht nichts. Er ist Raniyun anil Alamin. Er ist der Rani bedeutet nicht nur reich, sondern Rani bedeutet auch unbedürftig. Ja, yani Allah ist der Weltenbewohner unbedürftig. Und von allen Geschöpfen ist Allah. Ja, yani Allah ist nicht auf ein Geschöpf angewiesen sozusagen. Allah ist nicht erschaffen, Allah ist nicht erschaffen und er ist auf kein Geschöpf angewiesen. So. Yani Allah sagt, Allah ist der Hörende. Dann fragen wir nicht, dass Allah hört. Wir fragen nicht, wie Allah hört. Wir fragen nicht, wie Allah hört. Yani wie er hört, das wissen wir nicht. Weil wir hören wie, wir haben ein Ohr mit einer Ohrmuschel, mit Trommelfell und wenn jemand spricht und Schallwellen entstehen, gehen sie ins Ohr rein und diese Schallwellen werden dort wieder in Klänge umgewandelt und so weiter. Dann so hört der Mensch sozusagen, aber Allah subhanahu wa ta'ala ist dessen unbedürftig. Yani. Und wir wissen davon nichts, wie gesagt. Über dieses Wie sozusagen und daher reden wir auch nicht darüber. Das vierte ist, was die Ahlus Sunnah wal Jama'a nicht macht, ist Temthil. Das ist die Gleichsetzung. Zum Beispiel, yani Allah sieht. Wir wissen, dass Allah sieht und der Mensch sieht aber auch. Aber wir sagen nicht, dass Allah und der Mensch gleich sieht. Yani wir sehen und sind angewiesen auf Augen, auf zum Beispiel auch Licht und anderes und so weiter. Allah subhanahu wa ta'ala sieht auf seine majestätische Art und Weise. So. Oder Allah hört und der Mensch hört. Aber hören wir gleich? Nein. Ein Beispiel können wir auch so geben. Weil die meisten, die Probleme in Esma was Sifat haben und man zu ihnen sagt, dass Allah über den Thron ist und so weiter, dann sagen sie, Wie kannst du Allah mit der Schöpfung gleichsetzen? Aber das sagen wir doch gar nicht. Wir sagen nicht, dass Allah mit seiner Schöpfung vermischt ist oder so, weil ja, das wäre Kufr, das zu sagen. Sondern wir sagen, dass Allah über seiner Schöpfung ist. Er ist über seiner Schöpfung. Und wir sagen, dass er unabhängig ist von seiner Schöpfung. Und, na. Und es gibt auch eine Ayah, Surah 42, Vers 11, Leysa kemithlihi şey. Nichts ist ihm gleich. Nichts ist ihm gleich. Und als Beispiel, zum Beispiel ein Bär hat eine Tatze, sagt man. Also seine Hand oder Tatze, ja, ne? Und ein Tiger hat auch eine Tatze. Aber sind diese Tatzen von ihnen gleich? Nein. Also selbst bei der Schöpfung, die Schöpfung besitzt zwei gleiche Namen sozusagen. Oder ein Affe hat Füße, ein Mensch hat Füße, aber diese Füße sind auch verschieden. Aber was gleich ist die Sprache. Allah hat eine Wajh, Allah hat ein Gesicht sozusagen, der Mensch hat eins. Aber sagen wir, dass es gleich ist? Nein. Wir sagen dies nicht. Und na, manche sagen bei Temthil auch Teshbih. Und Teshbih bedeutet ähneln in einigen Dingen und Temthil bedeutet ähneln in allen Dingen. Also hat einen feinen Unterschied. Tesbih und Temthil. Das heißt, hier ist die Verwendung von Temthil als Ausdruck geeigneter, deswegen verwenden wir inshallah Temthil. Und es gibt zwei Arten von Temthil bzw. Tesbih. Die erstens, Allah mit der Schöpfung zu vergleichen, wie es zum Beispiel die Juden tun. Zweitens, Schöpfung mit Allah vergleichen, wie es die Christen tun. Und der erste, der mit dem Tesbih kam, war Hisham bin Hukam, ein Rafidi aus Irak. Und der erste, der mit Ta'til begann, mit der Leugnung, war Ja'ad ibn Dirham, auch aus Irak. Und es gibt auch ein Hadith im Bukhari, Rasulullah sagte: O Allah, segne uns Scham und Jemen. Einer fragte dann oder sagte dann: Und unser Irak? Und Rasulullah schwieg. Und auch er sagt, Rasulullah sagte auch etwas gegen den Necht. Und dann benutzt manche, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimullah, ist auch aus Necht. Und dann sagen die: Ja, Rasulullah hat von Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimullah, gewarnt sozusagen. Was aber hier die Sache ist, wie Ibn Hajar al-Asqalani rahimullah sagt, das wird hier das Necht. Was bedeutet Necht überhaupt? Necht bedeutet hoher Ort. Ja, und es gibt auch zwei Orte, die man Necht nennt. Und wie wir auch am Anfang gesagt haben, man muss den Koran, Sunna, gemäß dem Verständnis des Sahaba und so weiter folgen, verstehen. Ja, kurz gesagt, Necht, was Rasulullah gemeint hat, war nicht auf der arabischen Halbinsel, sondern was er meinte, war im Irak. Warum? Ja, weil die meisten Fitan, die meisten Versuchungen und die meisten Bid'at und die meisten Sekten kamen aus dem Irak. Aber nicht, dass man diesen Hadith benutzt, um es auf falsche Gruppen anzünden, die in diesem Hadith gar nicht gemeint sind eigentlich. Ja, nicht, dass man sagt, ja, die Mujahideen in Irak, das sind die Mubtadi'a, weil Rasulullah von den Leuten was Necd gewarnt hat. Ja, vor 10 Jahren herrschte in Irak zum Beispiel Al-Maliki, ja, eine schiitische Regierung sozusagen. Und was ist schlimmer als die Schia? Daher soll man diesen Hadith nicht falsch verstehen und es auf Mujahideen anwenden. So. Der Khalifa damals, er ließ Ja'ad bin Dirha hinrichten. Ja, wegen seinem Kufur sozusagen. Teil. Das nächste Begriff, was wir besprechen, dieses Thema ist vielleicht ein bisschen trockener, aber es ist sehr wichtig. Das nächste Begriff, was wir uns anschauen, ist Ilhad. Ilhad bedeutet sprachlich abzuschweifen. Und dies muss man auch vermeiden. Und Ilhad bedeutet in Bezug auf Esma wa Sifat von Allah, 4 oder 5 Arten. Das eine ist Ta'til, was wir schon gesagt haben, verleugnen. Das zweite ist Allah nach einem Namen zu nennen, dem er sich nicht selber gab. Oder drittens, von Allahs Namen Götzen herzuleiten. Wie zum Beispiel Ibn Abbas radiallahu anhu sagte, dass sie haben den Namen von Allah genommen und haben dann eine Götze El-Lat genannt. El-Lat, ja, eine Anlehnung auf Allah, ja, den Namen davon ausgezogen. Oder von El-Aziz, von Allah, den Namen, nahmen sie dann und haben sich dann El-Uzza gemacht. Oder El-Manat haben sie El-Manna'an oder El-Mannan genommen sozusagen. Dann viertens, Allah nach einem Namen zu nennen, den er sich selbst nicht gab. Ja, einen Namen zu erfinden, wie zum Beispiel die Christen es tun. Sie sagen zum Beispiel Vater. Sie sagen Vater, aber meinen nicht ihren biologischen Vater, sondern sie sagen Vater und meinen Allah. Und manche der Gelehrten, wie zum Beispiel Ibn Taymiyyah und andere, waren der Ansicht, Vater bedeutete in den alten Schriften Rabb. Ja, Rabb bedeutet auch, ja, der Name Rabb ist ein Name, über den man sehr lange reden könnte. Aber Rabb, ja, bedeutet sprachlich auch der Erzieher, sozusagen. Aber macht man jetzt Dua mit diesem Namen? Nein. Und speziell nachdem die Christen die Bedeutung dessen davon zerstörten. Ja, man sagt nicht, mein Vater oder Vater, vergib uns unsere Sünden. Aber Vater, und dann meint man Allah. Und sie haben, ja, sie meinen nicht Vater im Sinne von Rab, sondern Vater im Sinne von biologisch sozusagen. Und Al-Dhahabi, rahimahullah, sagte, es ist nicht geeignet für uns, dies zu benutzen, ja, den Vater zu sagen, selbst wenn es in den alten Schriften stand. Ja, ne, wir sagen dies nicht. Wir sagen, ja, Rabbi, unser Herr und so weiter. Und wir vermeiden, Namen zu Allah zu geben, der sich nicht selber gab. Wie gesagt, wir bestätigen, dass Allah und sein Gesandter an Esma und Sifat für Allah bestimmt hat, und die anderen Dinge, die Allah für sich und die Allah oder sein Gesandter für Allah seine Namen und Eigenschaften nicht bestimmt hat, die lehnen wir ab. Yani. Unser Maßstab ist Koran und Sunna und das Verständnis des Sahaba von Koran und Sunna. Und wir beenden hier inshallah, und Allah weiß am besten, wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.